Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Bolte. Schon sein. Ich schlaf alleine auf der Couch, in unserem Bett halt ich nicht aus. Ist okay, das schaff ich auch. Ich koch morgens den Kaffee, wieder für zwei ganz aus Versehen. Ist okay, war nur aus Versehen. Ich werd verrückt bei den Gedanken, wo du heute Abend schläfst. Ich dreh durch bei der Frage, neben wem du dich schlägst. Ich werd Sputnik Heimspiel. Wie du dich bewegst in deinem Outfit, Hammer. Einzigartig, unglaublich, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben Hammer bist. Warum bist du nicht blau? Ich guck rüber und du stehst an der Bar. Mit dem Sektglas in der Hand, wunderbar. Ich musste einfach hinsehen, hingehen. Auf der Skala bist du nicht drauf zu schön, ja. Ich kämpf meinen Weg durch zu dir, denn ich weiß, ich bin nur zu dir. Doch als ich dann da war, du und dein Sekt, ihr wart schon weg. Du bist Hammer. Wie du dich bewegst in deinem Outfit, Hammer. Einzigartig, unglaublich, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben Hammer bist. Ich bin's Hammer, hast du nicht so viel Scheiße und was wie die anderen. Sich auf den Partys immer nur auf meinen Arsch klammern. Sich dann mit Bock das Leben süß schlammern. Nicht bis irgendwie anders, du bist einfach Hammer. Doppelte Nähe, Hammer, Idee, außer dir und vergibt es keine mehr. Komm mal näher, marsch hier noch viel, viel mehr. Wegen dir werde ich dir, Digga, hin und her. Du bist Hammer, dein Kong ist dein, du verschwindest trotzdem Lämmer. Hab ich noch einmal angesehen, schon als von dir gedämmert. So viele Jahre hab ich dich schon verbrennert. Und jetzt erinnert du. Business wie die Kiwi, hast du den Moody. Ich will dich aus, hat sich ein, denn ich bin zum Moody. Du bist ein Mix aus Studio und Ghetto. Ich sing deinen Namen, Petit Bolero. Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich. Hammer, du weißt, dass du übertrieben. Hammer, bist du auch, bist du nicht geblieben. Du bist Hammer. Sein und uns dann sehen. Und vielleicht schließen wir die Tür und dann wird es abgehen. Egal, du bist ja Hammer und ich will dir rausschwingen. Jetzt bin du mich und was kann ich dir nicht widerstehen. Ich bin vergeben und lass so viele Dinge drehen. Und ich kann nur bei uns kommen, aber wir mal sehen. Wenn alle Wachen holen, ist nicht ein bisschen Spaß. Und guck mal da ins Rollen, geh mal kein bisschen Gas. Denn die Welt, die Folgen, denn wir sind ja nicht auf Glas. Du kommst vorbei, gehörst, dass du was verpasst. Du bist Hammer, du dich bewegst in deinem Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich. Hammer, du weißt, dass du übertrieben Hammer bist. Warum bist du nicht geblieben? Du bist Hammer. Du dich bewegst in deinem Outfit, Hammer, einzigartig, unglaublich, Hammer. Du weißt, dass du übertrieben Hammer bist. Warum bist du nicht geblieben? Wir sind vom Leben gezeichnet.

Partypieps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21 4x die 0@mdr.de. Ich bin schwach in Schwäche zeigen. Ich bin schwach in Schwäche zeigen. Stark sein liegt in meinen Genen. Ich will fast jedem was beweisen. Ich will fast jedem was beweisen. Kann Fehler selten eingestehen. Selten eingestehen. Ich trag den Stolz als meine Rüstung. Trag den Stolz als meine Rüstung. Und zog mit dir in jeden Krieg. Doch nur im Kampf für unsere Bindung war ich so feige wie noch nie. Das ist der einzige Moment, wo ich Gewalt und Macht verliere. Du selbst am Boden triumphiert dein Alpha-Tier. Denn sie sagten mir, Männer weinen nicht, Männer weinen nicht. Sie schreien den Schmerz in sich hinein, wie soll das anders sein? Männer weinen nicht, Männer weinen nicht. Haben für Gefühle keine Zeit, wie soll das anders sein? Doch selbst am Boden triumphiert dein Alpha-Tier. Papa sagte mir, Männer weinen nicht, Männer weinen nicht. Sie schreien den Schmerz in sich hinein, wie sollte es anders sein? Männer weinen nicht, Männer weinen nicht. Haben für Gefühle keine Zeit, wie sollte es anders sein? Männer weinen nicht, Männer weinen nicht. Sie schreien den Schmerz in sich hinein, wie sollte es anders sein? Männer weinen nicht. Für Gefühle keine Zeit, wie sollte es anders sein? Irgendwann geht's kein Zurück, das sind weiter für dich. Ich werd dich an alles erinnern. Ich werd dich an alles erinnern. Auch wenn du mich vergisst, es wird immer bleiben, was du für mich bist. Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Bolte. Ich hab alles schon probiert, mich selbst therapiert, dich zehnmal schon blockiert, die Wohnung neu tapeziert. Was ich auch mache, das hilft nicht. Ich frag mich, bei wem bist du heute Nacht und das killt mich. Jeder Gedanke handelt nur von dir, ich erfahr's nicht. Du bist weg und ich sitz hier und ich frag mich. Wie viel wieder muss ich noch schreiben, um dich zu vergessen? Ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nichts mehr essen. Ich hab schon tausendmal gegoogelt, wie hört man auf zu weinen? Doch ich sitz immer noch hier und schreib dir diese Zeile. Wieder muss ich nur schweigen, um dich zu vergessen. Ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nichts mehr essen. Ich hab schon tausendmal gegoogelt, wie hört man auf zu weinen? Doch ich sitz immer noch hier und schreib dir diese Zeile. Geschichte. Die Sonne geht auf und wir gehen als Letzte. Der erste Tritt, der erste Kuss. Wir teilen den letzten Drink, verpassen den letzten Bus. Mucke laut, Arm in Arm, singen wir forever young. In den Club, schwarz gefahren, hatten wir ein Masterplan. Es gibt keine Aktion, die uns zu krass war. Denn man bereut nur das, was man nie gemacht hat. Die schönsten Tage waren schon immer die Nächte. Kein Plan zu haben war schon immer der Beste. Was machst du noch? Ich war bloß Interesse. Lass mal was machen, was wir nie vergessen. Schlechtes Benehmen, doch die besten Geschichten. Wir sagen sorry, statt um Erlaubnis zu bitten. Weißt du noch, wir teilten mein kleines Bett. Meine Eltern waren entsetzt, sie wollten einen Typen Cash. Keine Nacht gepennt, es war wir gegen den Rest. Nichts konnte uns stoppen, auch kein Gesetz. Wir sind zwei von Millionen. Die schönsten Tage waren schon immer die Nächte. Kein Plan zu haben war schon immer der Beste. Was machst du noch? Ich fand bloß Interesse. Lass mal was machen, was wir wieder vergessen. denn ich seh nur Zukunft reden. Yeah, yeah, yeah. Denn ich seh nur Zukunft reden. Hey, hey, hey. Schranke, wir werden high. Mix Tonic mit in my Chai, baby. Deine Liebe ist kalt wie Eis. Ich lass dich schmelzen, wenn du weißt, was ich mein. Oh, baby, gib mir mehr von deiner Fake Love. Und ich rede nicht von diesem scheiß Drake Song. Erfüll dir Wünsche wie bei Dragon Ball Shane Long. Komplett auf Harmonies, voll auf Sendung. Baby, gib mir mehr von dem, was du lieben lässt. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Gib mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. Ja, also gib mir mehr von dem, was du lieben lässt. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Gib mir zu vergessen, was war. Ich pack mein Herz bei dir heute Nacht. Heute Nacht, baby. Die Energy, straight MSD. Und das Spotify, ich hab Rocky LSD. Wir wissen wieder, was es läuft. Nicht nur Menschen, Peace. Auch das war die Zeit. Komm wieder, wenn sie ruft. Deine Liebe ist nicht echt. Aber dafür ist sie gut. Pack den Dance vor der Tür. Pack mein Herz in deinem Bett. Mach so weiter und ich gehe nicht mehr weg. Oh, baby, gib mir mehr. Von dem, was du lieben lässt. Auch wenn es keine Liebe ist. Ich liebe es. Mit zu vergessen, was war. Ich tue mein Herz bei dir heute. Ja, also gib mir mehr von dem, was du lieben lässt. Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es. Mit zu vergessen, was war. Ich tue mein Herz bei dir heute. Ja, also gib mir mehr von dem, was du lieben lässt. Auch wenn es keine Liebe ist. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Beute. Lass uns ein bisschen übertreiben. Ist mir jetzt auch mein Mund, und mich dann so lange, bis ich halbe. Lebe ich ab und weiß, was ich baue. Ist da dein Name und beschreibst mein Lager aus dem Kopf und ich krieg's nicht aus. Und mach uns eine Flasche auf. Geh mal mein Kopf aus. Nur für eine Nacht, heute gibt es keinen Schlaf. Baby, bitte mal mein Kopf aus. Bin schon viel zu lange wach, komm vorbei und schalt mich ab. Lass uns beide ein bisschen noch im Flach sein. Komm, ich schenk uns beide noch ein Glas ein. Baby, mal mein Kopf aus. Baby, mal mein Kopf aus. Für eine Nacht, heute gibt es keinen Schlaf. Baby, bitte mach mein Kopf aus. Schon zu lange wach, komm vorbei und schalt mich aus. Lass uns beide noch ein Fass sein. Ich beschenk uns beide noch ein Fass sein. Baby, mach mein Kopf aus. Baby, mach mein Kopf aus. Ich bin schon von dem großen Stock da. Kein Gas, Blockstars. Und der Wodka ist kein Gas, Alaska. Gebe ich da, du weißt, was ich baue. Ist da dein Name und du schreist mein Laut. Ist das hier krank, um das im Morgen raus. Dann sind wir abgelaut. Baby, mach mein Kopf aus. Nur für eine Nacht, heute gibt es keinen Schlaf. Baby, bitte mach mein Kopf aus. Bin schon viel zu lange wach, komm vorbei und schalt mich ab. Lass uns beide ein bisschen auf dem Kopf sein. Komm, ich schenk uns beide noch ein Glas ein. Baby, mach mein Kopf aus. Baby, mach mein Kopf aus. Baby, mach mein Kopf aus. Für eine Nacht, heute gibt es keinen Schlaf. Baby, bitte mach mein Kopf aus. Schon zu lange wach, komm vorbei und schalt mich auf. Lass uns beide ein bisschen auf den Zeit. Wir schenken uns beide noch ein Glas ein. Baby, mach mein Kopf aus. Baby, mach mein Kopf aus. Baby, mach mein Kopf aus. Baby, bitte mach mein Kopf aus. Bis die Sonne aufgeht, sind wir unterwegs, ja.

rein, steuerfrei am Start vorbei. Und wenn du ihn bescheißt, dann endest du als Leiche im Gartenteich. Und wenn du etwas suchst, was sonst keiner hat, keiner, dann gibt es so einen Dealer auch an deiner Stadt. Egal was du suchst, dann macht alles klar, klingelt einmal an mir so.